pipi pipi pipi polare Störung. Ich sitz hier ganz allein zu zweit und gib mir die volle Dröhnung. Pipi pipi pipi pipi pipi pipi pipi polare Störung. Ich sitz hier ganz allein zu zweit und gib mir die volle Dröhnung. Mm-hmm.